Das Podcast-Versuchslabor. Na, alles gut bei euch? Ich hoffe schon. Wir waren am Wochenende Eis essen in der Eisdiele hier im Dorf. Eigentlich hätte ich gern draußen gesessen, aber bei dem schönen Wetter am Samstag, da war das natürlich so, dass da überhaupt kein Platz war. Also sind wir reingegangen in die Eisdiele und sind mitten in die Konferenzschaltung erste Bundesliga geraten. Ja, habe ich mich mit meiner Kleinen da an den Tisch gesetzt und haben wir das halt so über uns ergehen lassen und ein bisschen mal für uns kommentiert, wie Fußball so läuft. Ja, das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Vor allem habe ich festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, in einer Eisdiele ein zweites Bier zu bekommen, wenn man schon mal eins hatte. Das war auch lustig. Naja, also, wie gesagt, hört's euch mal an. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt und wünsche euch einen schönen Tag. Was haben die? Fußball. Fußball, das stimmt. Wer spielt denn da? Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg. So, müssen wir dann aufspielen. Wer eigentlich du? Ach, ich mag keinen Fußball. Ich bin für die Weißen. Hallo. Man geht bloß ein bisschen zusammen. Er hätte gern Bier getrunken. Ein Bier. Ein Bier. Ein helles, oder? Habt ihr da. Und eine kleine weiße Limo brauchen wir für die junge Frau. Ja, war ich geschafft. Oh, jetzt streiten sie sich wieder, schau. Wann streiten sie sich? Na, wollte ich nicht. Einer ist hingefallen. Ciao. Und, oh, jetzt schubst er auch noch. Na, sowas. Und gleich liegen die rauf unterm Boden. Das ist Fußball. Komisch. Wow. Hä? Aua, ja. Voll auf den Knien gerutscht. Voll auf den Knie gerutscht, ja. Ja, das ist ja Rasen zum Glück. Ja, da kommt der Schiedsrichter ganz schön in Stress, ne? Vor allem bei diesem Spiel. Ja, hyperventilier. Mal gucken, ob die irgendwas zum Knabbern haben zu dem Bier. Irgendeine Tüte Chips oder so eine kleine. Nee, die haben nur Kuchen. Kuchen nach Wahl. Die haben Wassermelone. Toast mit Käse. Wo haben die Wassermelone? Da unten noch, ja, stimmt. Ja, da musst du wahrscheinlich das passende Eis nehmen, wo irgendwo ein Stück Wassermelone dabei ist, dann backen die das da drauf, nehme ich mal an. Ein Manchmal. Ja, das ist Pinocchio. Pinocchio. Ein Schneemann gibt es auch. Oh, nee, gibt es nur Kuchen. Ich mag keinen Kuchen. Gibt es Menschen, die Kuchen und Bier essen, also zusammen? Habe ich noch nie gesehen. Zwiebelkuchen vielleicht. Könnt ihr mir vorstellen, oder? Naja. Zum Kaffee passt Kuchen. Ich finde auch, zum Kaffee passt der Kuchen. Zum Bier brauchen wir schon was Herzhaftes eigentlich. Toast mit Käse, aber mag ich jetzt nicht. Liegt der schon wieder am Boden? War das derselbe? Ja. Ja, ne? Oder? Nee. Der andere war im Tor. Der andere war im Tor. Achso. Ich dachte, der mit den roten Haaren. Naja. Wissen wir nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Es steht 0-0. Borussia Mönchengladbach Wolfsburg 0-0. 21. Minute oder was ist das? Ja. Gut. Oh, jetzt ein anderes Spiel. Jetzt ist Hannover gegen Bremen. Oh. Riemen, das ist was hier für den Making Tracks mit Riemen. Voll aufs Gesicht geflogen. Kann der Micha mal. Voll aufs Gesicht geflogen. Ja, also die fallen in Hannover gegen Bremen fallen sie auch alle hin. Wer gewinnt? Da steht es auch 0-0. Ich glaube, das ist die erste Halbzeit und das hat gerade erst angefangen. Alles. Und die sind noch nicht ganz wach. Ich bin für Bremen. Du bist für Bremen, das ist gut. Alter, aber du bist dir schon an den voll ins Gesicht gesprungen mit der Hüfte. Ja, pass auf, jetzt? Nee. Also wird dann aber nichts. Das weiß ich gar nicht. Ich nehme mal an, die Weißen. Weiß-Grün ist Bremen, glaube ich. Und Rot ist Hannover. Ja, Rot ist Hannover und die Weißen sind Bremen. Ich bin für Bremen, mein Lehrer ist. Wer kommt aus Bremen von deinen Lehrern? Der Huf. Der Herr Huf. Ah ja, okay. Er kommt aus Bremen. Na, siehst du. Oh, da. Mit der Hand gespielt. Wenn der sich nicht geduckt hätte, dann hätte es sauber gemacht. Ja, glaube ich auch. So. Jetzt ist Freistoß. Und zwar Freistoß für wen? Freistoß für Hannover. Der Torwart die alle richtig hinstellen. Hannover. Dann pfeift der Schiedsrichter und jetzt ist der Ball frei. Und oh, mitten in die Mauer reingeschossen. Wir laufen alle ein Ball nach. Die Reporter sagen dann immer, aber meine Damen und Herren, der Ball ist noch heiß. Da liegt ein Tor in der Luft. Rahn müsste schießen, Rahn schießt und oh, daneben. Da drüber. Ja, drüber, okay. Okay, also mit dem... Winterbremer. Mit dem Spiel werde ich nicht mehr warm, so richtig, glaube ich. Nur wieder auf die WM warten. Dann können wir wieder Fußball schauen, oder? Ah, jetzt gibt's Ton. Jetzt hat einer den Ton angemacht. War der schon die ganze Zeit an? Habe ich nicht gehört. Jetzt ist Hoffenheim gegen Stuttgart. Die Blauen sind Hoffenheim und die Roten sind Stuttgart. Rot-Weißen, die Rot-Weißen sind Stuttgart. Dann bin ich für Stuttgart. Dann bist du für Stuttgart. Warum? Also. Welcher Lehrer kommt aus Stuttgart? Ach so, ich dachte. Die Mira war lange Zeit Stuttgart-Fan, weil sie den Torwart so toll fand. Ist er nicht mehr da? Aber der Torwart ist jetzt nicht mehr da. Nee, der Torwart, Timo Hildebrand. Und wer ist der damals? Och, keine Ahnung. Kenn ich nicht. Der hat ein grünes Leibchen an. Der heißt wahrscheinlich Waldmeister oder so. Waldmeister? Der ist ja grün angezogen. Eben. Weil der Waldmeister ist ja grün. Genau. Und der Gelbe heißt wahrscheinlich Bruno Banane. Bruno Banane. Weil er so gelb ist. Bruno Banane. Bruno Banane. Aber auch da steht es 0-0. Überall steht es 0-0. Steht überall 0-0. Ich dachte, der Ziel eines Fußballspiels wäre es, ein Tor zu schießen. Ja. Ja. Die laufen jetzt zu den Blauen. Die laufen jetzt auf den Flügel. Ah, ins Aus. Die Flanke. Für wen gilt eigentlich Eigentor? Tor ins Aus. Eigentor ist, wenn einer aus der. Wenn die. Nee, wenn jemand ein Eigentor schießt, für wen ist es dann das Tor? Das Eigentor gilt dann für den Gegner. Das heißt, wenn Stuttgart jetzt ein Eigentor schießt, dann kriegt Hoffenheim ein Tor zugeschrieben. Aber, oh, jetzt habe ich wieder umgeschaltet. Jetzt sind wir schon wieder bei Hannover gegen Bremen. Dann bin ich da ist, weil die eine Halbzeit hatten. Das ist eine große Diskussion jetzt. Ich kann dir nie irgendwo stehen, wo daneben irgendwas an der Flugwand läuft. Ja. Also bei aller Liebe, diese komische Konferenzschaltung, da wirst du nicht, also ich finde, da wird man nicht glücklich mit. Ah, die hätten gern Elfmeter gehabt, weil der den mit dem Oberarm gestoppt hat. Naja, komm. Das wird nix. Was steht jetzt? Immer noch 0 zu 0. Immer noch 0 zu 0. Steht oben in der Ecke, siehst du das? Das Schwarze ist die Uhrzeit, das Schwarz-Weiße. Mhm. Und das, die beiden, in dem Roten die beiden Nullen. Das ist der Spielstand. 0 zu 0 immer noch. Ich bin aber immer noch zufrieden. Wenn wir hier warten, bis dein Tor fällt, ist der Papa wahrscheinlich betrunken. Mhm. Quatsch. Dass die Bedienung nochmal auf uns aufmerksam wird. Aber wir können ja winken. Oder soll ich schreien? Warum nicht? Nicht? Nicht schreien? Ah, jetzt. Da sind zwei. Vielleicht können wir einen davon erhaschen. 1-0. 1-0? Für wen? Nee, da steht 0-0. Ich, ja, ich winke. Ich winke mit beiden Händen. Schau mal, die haben gerade zu tun. Ja, die haben zu tun. Das stimmt. Weil sie soll aufhören zu winken. Ich hätte Durst. Oh, zwei hauen. Oh, das ist wieder der umgefallen. So. Also, laut ist es in so einer Eisdiele, oder? Was meinst du? Findest du nicht? Ich habe nur die Maschine. Ja, die ist schon laut. Aber gut. Entschuldigung. Was? Was? Ich hab schon gewunken. Jetzt winke ich wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Bin ich unsichtbar? Siehst du mich? Ja. Du siehst, das ist gut. Hätte ja sein können, dass ich meinen Tarnmantel schon wieder angezogen hätte, aus Versehen. Dass man mich nicht sieht. So, dann muss ich doch wieder ein Lied singen hier, damit das vorwärts geht. Nee, du singst. Ach, nee, du singst. Ach, schau mal. Jetzt, nächster Versuch. Sofort. Jetzt, jetzt weiter. Und jetzt ist ein Tor gefallen, tatsächlich. Hoffenheim gegen Stuttgart, 11 Meter. 1-0 für Hoffenheim. Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim. Ist das nicht die SAP-Mannschaft, Hoffenheim? Ich mag kein Hoffenheim. Du magst kein Hoffenheim, okay. Ach ja, du warst für Stuttgart, gell? Ja. Ja. Mann, ist der Tor, muss noch hier. Schau. Ja, beim Elfmeter ist es schwierig, weil da musst du dich ja für eine Seite entscheiden. Ja, oder man kann Teufel machen, so und so. Ja, das stimmt. Dann schießt er nach da, dann fängt er ihn trotzdem an. So. Die ist aber jetzt auch wieder verschwunden, die Bedienung, oder? Das ist, die ist fort, ne? Ich hätte nur schnell was weggebracht. Schau, die kommt nicht wieder. Schau, du musst doch noch was wegbringen. Ach so. Und andere bezahlen. Oh. Auch wenn du ein Lied gesungen hättest. Auch ohne Singen. Hallo. Ja. Ah, jetzt. Ich hätte gern so eine Flasche auf das Tina noch. Was? Ja, einfach die Flasche hier hinstellen. Ja, ich brauche, das Glas ist unnütz. 3,10 Euro bitte, ne? 3,10 Euro. Mal 3,50. Okay. Tja. Ob jetzt noch jemand zuhört? Na, ich hoffe ja schon. Ja, das war so unser Erlebnis mit König Fußball, sagt man so, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich bin ein Fußballlaie. Ich habe immer gesagt, ich schaue wieder Fußball, wenn der SV Wuppertal in der ersten Liga spielt. Ja, aber trotzdem dachte ich, ich liefere jetzt noch die Endergebnisse nach, damit hier dieser unfreiwillige Sport-Podcast zumindest vollständig ist. Also, Bremen verliert gegen Hannover mit 1:0. Ja, da wird die Kleine traurig sein. Die hat ja so auf Bremen gehofft. Ansonsten haben wir gehört, Hoffenheim gegen Stuttgart, das ist 2:2 ausgegangen. Mönchengladbach-Wolfsburg 2:0 für Mönchengladbach. Und ich glaube, Ingolstadt hatten wir auch noch dazwischen irgendwie. Und die haben 2:0 gewonnen. Ja, was immer das jetzt auch alles bedeutet, das weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Das Einzige, was ich wohl weiß, alle Mannschaften spielen sowieso nur um den zweiten Platz, weil der FC Bayern eh immer gewinnt, oder? Ist das so? Ich weiß nicht. Einer von euch Fußball begeistert? Kann sich ja mal bei mir melden. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur, euch wieder mal eine schöne Woche zu wünschen. Lasst euch nicht ärgern und passt auf euch auf. Servus.